Kundgabe 4883. Empfangen durch Bertha Dudder am 22.04.1950. Große Trübsal vor dem Ende. In große Trübsal wird die Menschheit kommen, wo es auch sei, wenn die letzte Not anbricht, die dem Ende vorangeht. Jedes Volk wird durch Leid und Bedrängnis gehen, teils durch Menschenwillen veranlasst, teils durch Natureinflüsse oder schicksalsbedingte Geschehen. Und überall werden die Menschen Gelegenheit haben, sich in den Dienst der Nächstenliebe zu stellen. Denn überall, wo Not ist, wird diese gelindert werden können durch liebefähige und liebewillige Menschen. Von Leid werden alle Menschen betroffen werden, bis auf die, welche Kraftempfänger von unten sind, das heißt, deren Herzen so verhärtet sind, dass sie dem Gegner Gottes verfallen und von ihm bedacht werden in ungewöhnlichem Maß. Der Kontrast zwischen Gut und Böse wird überall stark hervortreten. Und also wird auch überall ein Kampf des Geistigen geführt um die Seelen der Menschen, bevor das Ende kommt. Die Endzeit löst daher durch geistigen Einfluss alle Triebe im Menschen aus. Sowohl das Gute als auch das Böse wird sich augenfällig bemerkbar machen und daher auch eine Scheidung erkennbar sein. Denn die Guten werden sich von den Bösen absondern und doch ständig im Hass verfolgt werden, weshalb die Bedrängnis der Guten, also Gott zugewandten Menschen, stets größer wird. Es wird eine Not sein in ungewöhnlichem Maß. Und es werden die Worte der Seher und Propheten, die die große Trübsal künden für die Zeit des Endes, überall Anwendung finden. Nur wird der Anlass zur Trübsal nicht überall gleich sein. Doch überall scheiden sich die Geister, und daran ist die Zeit des Endes zu erkennen. Die Erde und das geistige Reich werden das Ziel sein der Bestrebungen der Menschen. Und wer die Erde mit ihren Gütern sich zum Ziel setzt, der ist für das geistige Reich verloren. Er huldigt der Welt und also dem, der die Welt regiert. Und es wird dies die Überzahl der Menschen sein, deren Blicke nach der Welt gerichtet sind. Das geistige Reich aber hat nur wenige Anhänger. Es ist nur eine kleine Herde, gemessen an der ganzen Menschheit, die Gott anstrebt, bewusst oder unbewusst, die das Gute will und das Böse verabscheut. Darum werden stets die geistig Strebenden in kleiner Anzahl unter den Menschen vertreten sein. Sie werden von den Mitmenschen verlacht und verspottet werden anfangs, bis das Teuflische in der Menschheit zum Durchbruch kommt und sich in einer Weise äußert, dass man feindlich vorgehen wird gegen alle, die zu Gott halten und im Glauben standhaft bleiben. Und dann beginnt eine Trübsal, wie sie nie zuvor die Welt erlebt hat. Überall wird das Schlechte die Oberhand gewinnen und das Gute unterdrückt werden. Überall wird das Schlechte schwelgen und das Gute Not leiden. Und zuletzt wird auch das Leben derer gefährdet sein, die Gott treu bleiben. Und sie werden keinen rechten Schutz haben, denn die Menschen verkehren die Gesetze. Das Recht wird nicht mehr anerkannt. Und es gilt nur noch die Macht des Stärkeren. Und diese wird bei denen sein, die sich dem Satan verschrieben haben durch ihre Gesinnung. Für ihr zeitliches Leben werden sie von ihm begünstigt sein, denn sie verkauften ihm dafür ihre Seelen. Und darum machen sie sich zu Herren über die Schwachen, denen sie, vom Satan getrieben, alles Böse zufügen, denen sie alles entziehen, was sie irdisch benötigen. Die Trübsal wird ein Ausmaß annehmen, dass die Gläubigen außergewöhnliche Kraftzufuhr nötig haben und auch erhalten werden, auf dass sie nicht erliegen im letzten Kampf, der nur kurze Zeit währet, der verkürzet wird um der wenigen Auserwählten willen, auf dass sie nicht schwach werden angesichts der Not in den eigenen Reihen und des Wohllebens in den Reihen des Gegners. dann wird ihnen Erlösung werden von oben, wie es verkündet ist. Dann wird der Herr selbst kommen in den Wolken und Rettung bringen allen, die ihm treu bleiben. Dann hat die Trübsal ein Ende gefunden und ein neues Leben wird beginnen auf der Erde. Und die Gottgetreuen werden ihren Lohn empfangen, wie auch die Kinder des Satans gestraft werden, weil die Gerechtigkeit Gottes ihre Sühne verlangt. Es wird kommen, wie es geschrieben steht. Der Herr nimmt die Seinen zu sich und versetzt sie in ein Reich des Friedens. Er hält ein strenges Gericht über alle Sünder, und auch sie werden empfangen, was sie verdienen. Und die Not auf Erden wird zu Ende sein. Amen.